21 Uhr, Präsident Bush sagt in seiner Fernsehansprache, dieser Krieg wird kein neues Vietnam. Unsere Truppen werden den bestmöglichen Schutz erhalten. Wir werden sie nicht im Stich lassen. 21.21 Uhr, CBS berichtet, amerikanische Langstreckenraketen hätten die Abschussbasen der irakischen Mittelstreckenraketen vom Typ Scud im Westen Iraks bombardiert. Mit dieser Rakete kann Irak Israel angreifen. Nicht bekannt sei, wie viele Scud-Raketen zerstört werden konnten. Uhr, eine noch unbestätigte Meldung aus dem Osten Saudi-Arabiens. 5 irakische Scud-Raketen seien von Kuwait aus abgefeuert worden. Wo in Saudi-Arabien sie eingeschlagen sind, darüber gibt es keine Angaben. 21.34 Uhr, in Deutschland 3:30 Uhr morgens. 3,5 Stunden nach Beginn der Operation Wüstensturm, Verteidigungsminister Cheney und Stabschef Powell gehen vor die Presse. Es habe keinen Widerstand gegen die Luftangriffe gegeben. 2500 Flugzeuge aus USA, Großbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien und Kuwait seien an den Angriffen beteiligt. In den ersten 2 Stunden seien keine US-Kampfflugzeuge abgeschossen worden. Die Berichte über den Verlauf der Operation seien sehr, sehr ermutigend. Alles sei sehr gut verlaufen. 21.46 Uhr, Washingtoner Zeit. Ein CBS-Kameramann berichtet aus der saudischen Stadt Kafi, 8 Meilen südlich von Kuwait gelegen. Irakische Truppen würden eine Ölraffinerie angreifen. Einen größeren Treffer habe es noch nicht gegeben. Die saudische Armee, die die Anlage schützen sollte, sei geflohen. 22.30 Uhr, 4:30 Uhr in Deutschland, ein Live-Bild aus Saudi-Arabien. Ein britischer Tornado, der gerade in Dachran gestartet ist, fliegt Richtung Norden, Richtung Irak. Die Operation Wüstensturm geht auch bei Tageslicht weiter. Was Cheney gesagt hat, was Powell gesagt hat, jetzt was der Senator Sanan gesagt hat, da sind die alle hier in Hochstimmung, denn bei diesen mehr als 1000 Einsätzen, die geflogen worden sind heute Nacht, wenn man daran denkt, dass es bisher nur einen Toten gegeben hat, dann können die Amerikaner sehr zufrieden sein und auch die Briten und die Kuwaitis und die Saudi-Arabis. Von daher gesehen, glaube ich, sind die Amerikaner in einem Hochgefühl. Nur, was jeder sagt zurzeit, der Krieg ist noch nicht zu Ende. Das darf man nie vergessen. Das war im Grunde nur die ersten 14 Stunden, die jetzt dieses Hochgefühl vermittelt haben. Es steht dann immer noch aus, wie die Bodentruppen jetzt zurechtkommen mit der Vertreibung der Irakis aus Kuwait. Wir wollen in dieser Sendung einen Überblick aus der Region zur militärischen Lage geben und im Spiegel einer waghalsigen Fernsehberichterstattung einen Eindruck aus Bagdad unter den Bedingungen eines Luftangriffs vermitteln. Dann ein Bericht aus Washington, der über eine erste militärische Bilanz informiert und zurückführt auf die Erklärung von Präsident Bush, die in der vergangenen Nacht unmittelbar nach dem Angriff gegeben worden war. Aus Moskau, Gorbatschow zum Golfkrieg. Wir machen dann weiter mit Reaktionen aus dem arabischen Lager und aus Paris erwarten wir einen Bericht zur Sondersitzung des Ministerrats der Westeuropäischen Union. Schließlich berichten wir aus Bonn über die Regierungserklärung zum Golfkrieg und die Debatte darüber im Bundestag sowie zum Ausklang über die Kanzlerwahl. Zunächst jedoch zur Lage in der Golfregion. Über den ersten Kriegstag berichtet aus Amman Ulrich Tilgner. Am Nachmittag hat es einen weiteren Luftangriff auf Bagdad gegeben. Erneut heulten die Sirenen für mehrere Minuten. Welche Ziele in der irakischen Hauptstadt bombardiert worden sind, ist noch nicht bekannt. Trotz der 14-stündigen Angriffswellen sind in der irakischen Hauptstadt keine großflächigen Schäden entstanden. Die US-Kampfflugzeuge haben ihre Bombenlast auf Ziele im Stadtzentrum mit einer hohen Präzision abgeworfen. Unbeeindruckt von den anhaltenden Bombardierungen hat Iraks Präsident Hussein am Mittag das zerstörte Verteidigungsministerium im Zentrum von Bagdad besichtigt und ist durch die Straßen gefahren. Mit diesem Auftritt will Saddam Hussein Unnachgiebigkeit demonstrieren. Der Präsident hatte bereits wenige Stunden nach Beginn der Luftangriffe angekündigt, dass er nicht bereit ist, in der Kuwait-Frage einzulenken. Saddam Hussein bereitet weiter systematisch den Landkrieg in Kuwait vor. Zwar haben die Geschwader der alliierten Streitkräfte sich in den vergangenen 15 Stunden eine weitgehende Lufthoheit erkämpft, aber es gibt noch keine Bestätigung dafür, dass die irakische Luftwaffe tatsächlich völlig ausgeschaltet ist. Vor allem Verbände der modernen Mirage-Flugzeuge dürften in unterirdischen Bunkern gesichert worden sein. Hussein dürfte mit seinen unversehrt gebliebenen Flugzeugen Überraschungsangriffe planen. Die Mittelstreckenraketen Iraks sind bei den Luftangriffen weitgehend zerstört worden. Dennoch muss weiterhin ein Angriff auf Israel befürchtet werden. Seit Ausbruch des Krieges kurz nach Mitternacht hat es nahezu ausschließlich Luftangriffe gegeben. Irak ist bisher nicht in der Lage gewesen, die in den vergangenen Wochen angekündigten Angriffe auf Israel und Ziele in Saudi-Arabien zu beginnen. Trotz wiederholter Meldungen ist es am Vormittag zu keinen Panzerschlachten an der kuwaitisch-saudischen Grenze gekommen. Die irakischen Truppen haben am Vormittag jedoch mit weitreichender Artillerie eine in Saudi-Arabien liegende Raffinerie beschossen. Die Raffinerieanlagen selbst sind bisher nicht getroffen worden, aber Geschosse schlugen in einen der großen Tanks ein und setzten das Öl in Brand. Das Feuer wurde kurze Zeit später gelöscht. US-Flugzeuge bombardierten darauf die irakischen Stellungen. Anschließend flogen Kampfhubschrauber über die Grenze nach Kuwait und beschossen die irakischen Geschütze. Seither ist es zu keinen weiteren Artillerieangriffen auf den Raffineriekomplex gekommen. Etwa 15% der saudischen Ölquellen liegen im Bereich der irakischen Geschütze und Kurzstreckenraketen. In einem Militärkommuniqué hat Irak am Mittag den Abschuss von 14 Flugzeugen gemeldet. Die USA und Großbritannien haben kurze Zeit später jedoch jeweils nur den Abschuss einer Maschine eingeräumt. Die niedrige Zahl der Abschüsse bei den etwa 1200 Einsätzen seit Mitternacht verdeutlicht die Lufthoheit der alliierten Streitkräfte. Die Zahl der Menschen, die am ersten Kriegstag getötet oder verletzt worden sind, ist nicht bekannt. Irak behauptet, es seien in der Nacht auch Wohnviertel von Bagdad beschossen worden. Aus den Meldungen des irakischen Rundfunks geht hervor, dass es in den Reihen der 100.000 Mann zählenden Präsidentengarde hohe Opfer gegeben hat. Die Divisionen dieser modern ausgerüsteten Elitetruppen waren bereits in der Nacht gezielt angegriffen worden. Unmittelbare Zeugen der Luftangriffe auf Bagdad sind die Reporter der privaten amerikanischen Fernsehgesellschaft CNN, Ted Turners, der mit einem 24-Stunden-Nachrichtendienst derzeit zum Hauptlieferanten aus der Kriegsregion geworden ist. Rund um die Uhr also berichteten die CNN-Korrespondenten aus dem Rashid Hotel im Zentrum Bagdads heute Nachmittag auch über einen weiteren Luftangriff. Ein Bericht, der möglicherweise der letzte gewesen ist. Mein Kollege Michael Groth hat Aufzeichnungen gemacht. So ist es. Vor einer guten Stunde kam ein Offizier aus dem irakischen Informationsministerium in dieses Hotelzimmer, aus dem heraus wir jetzt seit fast 20 Stunden über die Luftangriffe informiert werden. Der Iraker kam mit folgender Anordnung. We unfortunately have been ordered to cease transmitting. It was an order given by the Ministry of Information. The reason for this order was military censorship. We have been told that we may no longer transmit live to our audience and that in the future taped reports will be subject to censorship. Die direkte Informationsübermittlung, so der CNN-Reporter, muss also sofort eingestellt werden. Es wird nur noch vorproduzierte Berichte geben und die unterliegen der Militärzensur. Anschließend gab der Teamchef der achtköpfigen CNN-Mannschaft, er verabschiedete sich von den Zuschauern, die ihn aber nur als Standbild sehen, denn eigene bewegte Bilder können die Amerikaner nicht übertragen. I will make the decision to cut the communications because I'm the senior man here. So for Bob Weiner and John Holloway and John Holloman and Bernie Shore and myself, Peter Arnett, who is signing off from Baghdad for CNN, and I hope we can resume our communication with you in the very near future. Man hofft also, die Live-Berichterstattung bald wieder aufnehmen zu können. Kurz zuvor hatte der Reporter Peter Arnett noch einmal sein Mikrofon aus dem Fenster gehalten. This siren five times in the last 4 hours. On only one occasion was it followed by an actual air attack. The others were obviously just preliminary preparations, practice ones. We don't know if this will be followed by attack. I'm sure we'll find out pretty soon, John. Fünfmal zwischen 16 und 17 Uhr unserer Zeit, in Bagdad war es da schon dunkel, war der Luftalarm zu hören. Nicht immer, so Annette, schließe sich ein Angriff an. Manchmal tönten die Sirenen auch zu Übungszwecken. Am Nachmittag wies einer der CNN-Kollegen darauf hin, dass es wohl kein Zufall war, dass man bis dahin unbehelligt aus dem Hotel Informationen hatte übermitteln können. Believe me, if this were not, and I say this very seriously, if this were not surgical bombing, our viewers would not hear your voice

Bush erklärte, die 28 Staaten der Anti-Saddam-Militärallianz hätten keine Wahl gehabt, nachdem es nicht gelungen sei, Saddam mit friedlichen Mitteln zum Verlassen Kuwaits zu bewegen. Und denen, die fragen, warum Krieg jetzt, antwortete Bush, während die Welt abgewartet habe, habe Saddam Scheußlichkeiten an der Bevölkerung Kuwaits verbrochen, seine Aufrüstung mit Nuklear- und Chemiewaffen forciert, hätten die schwächlichen Volkswirtschaften der Dritten Welt und die osteuropäischen Demokratien im Aufbruch unter der Situation am Golf schwer gelitten. Das Ziel der Operation ist nicht die Eroberung Iraks, sondern die Befreiung Kuwaits. Noch während der Krieg währt, sind meine Gedanken auf den Frieden ausgerichtet, sagte Bush. Unmittelbar nach Ausbruch des Golfkriegs schien Amerikas Öffentlichkeit erstarrt in banger Erwartung. Als die Meldungen von einem grandiosen militärischen Erfolg der Luftangriffe eintrafen, entlud sich die Bangigkeit der vorangegangenen Stunden in überschwänglichen Triumphgefühlen. Die hatte Pentagon-Chef Cheney im Sinn, als er vor frühzeitigem Jubel warnte. Das war ein Bericht unseres Kollegen in Washington, Joachim Lenz. Auch der Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, hat nach der Aufnahme der Kampfhandlungen eine Fernseherklärung abgegeben, die einerseits eigene sowjetische Friedensbemühungen rekapitulierte und andererseits eine eindeutige Schuldzuweisung vornahm. So knapp diese Stellungnahme auch war, spiegelte sie doch auch das dringliche Interesse Moskaus an einer Begrenzung und möglichst schnellen Beendigung der Kampfhandlungen wider. Hören Sie Eduard Neumeier. Mit Aufmerksamkeit, aber ohne besondere Nervosität, verfolgen die Verantwortlichen der Sowjetunion den bisherigen Verlauf des Krieges gegen Irak. Hingegen zeigten einzelne befragte Sowjetbürger tiefe Betroffenheit und auch Sorge wegen des Krieges, aber auch deswegen, weil sie fürchten, dass die sowjetische Führung nach den sich eskalierenden Ereignissen im Baltikum versucht sein könnte, das litauische und baltische Problem zu lösen. Anzeichen dafür waren heute freilich nicht zu beobachten, auch wenn sich nach langer Zeit zum ersten Male das Politbüro der KWDSU zu Wort gemeldet hatte und die Ereignisse ganz im Sinne der bisherigen Darstellung Moskaus den baltischen Verantwortlichen anlastete. Doch für diesen Donnerstag war dieses Problem in den Hintergrund gerückt. Geprägt wurde das politische Geschehen durch eine kurze Rede von Staatspräsident Michail Gorbatschow heute Mittag, die vom Fernsehen unionsweit ausgestrahlt wurde. Darin offenbarte Gorbatschow, dass er vom amerikanischen Außenminister James Baker eine Stunde vor dem Beginn des Waffenganges gegen Irak unterrichtet wurde. Er habe daraufhin Präsident George Bush angerufen und ihn gebeten, in direkte Verhandlungen mit Saddam Hussein zu treten, um den Rückzug aus Kuwait doch noch zu bewerkstelligen. Mit Instruktionen habe er, Gorbatschow, auch den sowjetischen Botschafter in Bagdad noch auf den Weg geschickt, um Hussein zum Einlenken zu bringen. Er habe gehofft, Hussein werde darauf eingehen. In seiner kaum dreiminütigen Ansprache ließ Gorbatschow keinen Zweifel daran, dass die, wie er sie nannte, Schläge der amerikanischen sowie britischen, saudi-arabischen und anderen Verbände gegen militärische Positionen des Irak eine Reaktion auf die Aggression des Irak sei, der eine friedliche Lösung nicht angenommen habe. Die Sowjetunion habe alles ihr Mögliche getan, um einen Krieg zu vermeiden. Gorbatschow sagte auch, dass er sich an die politischen Führungen Frankreichs, Chinas, Deutschlands, Großbritanniens, Italiens und Indiens gewandt habe, um mit ihnen in gemeinsamer Anstrengung eine Ausweitung des Krieges zu verhindern. Unmittelbar nach seinen Gesprächen mit Bush und Baker rief Gorbatschow seinen Stellvertreter Janajew, den neuen Außenminister Besmertnich, Verteidigungsminister Jasow und den ZK-Sekretär und außenpolitischen Experten Falin zu sich in den Kreml. Wie der stellvertretende Außenminister Belanogov auf einer Pressekonferenz heute Mittag andeutete, tagte diese Gruppe fast in Permanenz. Ob sie sich als eine Art Krisenstab konstituiert hat, blieb unklar. Belanogov nannte auf eine Frage, wann der richtige Zeitpunkt zur Beendigung des Krieges gekommen sei, die irakische Bereitschaft zum bedingungslosen Rückzug aus Kuwait. Dann sei der Punkt gekommen, die Kämpfe einzustellen. Belanogov machte unmissverständlich klar, dass es im Interesse einer Konfliktbegrenzung wünschenswert wäre, wenn Israel nicht hineingezogen würde, weil es sonst neue Dimensionen gäbe. Die militärische Reaktion der sowjetischen Streitkräfte beschränkt sich anscheinend auf eine erhöhte Alarmbereitschaft für die im Süden stationierten Streitkräfte der Armee. Die Sowjetunion grenzt mit Aserbaidschan über Iran mittelbar an die Krisenregion und ist von der Türkei durch das Schwarze Meer getrennt. Der Generalstabschef der sowjetischen Streitkräfte, Michail Moiseev, sprach wie Michail Gorbatschow von tragischen Ereignissen. Die sowjetischen Rundfunksender beschränken sich ausnahmslos auf sachliche Nachrichtenübermittlung mit Berichten eigener Korrespondenten, vor allem aber stützen sie sich auf die bekanntesten westlichen Nachrichtenagenturen. Sitzungen von Krisenstäben heute auch in Kairo, Amman und Damaskus. Doch weniges zunächst über offizielle Reaktionen und Schlussfolgerungen nach der Aufnahme der Kampfhandlungen an die Öffentlichkeit gedrungen. Die Frage ist, ob die Aufrufe aus dem Irak an die arabischen Brüder und die muslimischen Massen zum Widerstand und zur Solidarität mit Bagdad Widerhall finden. Aus Kairo meldet sich Thilo Kössler. Die ägyptische Regierung hat sich Zeit gelassen. Erst am Nachmittag kam, wenn auch nicht aus dem Präsidentenpalast, so doch aus dem Außenministerium, die erste Reaktion und offizielle Stellungnahme. Der ägyptische Außenminister Esmat Abdelmegid stellte vor dem Schura-Rat der zweiten Kammer des ägyptischen Parlaments klar, dass das Ziel der militärischen Aktion am Golf lediglich die Befreiung Kuwaits, nicht aber die Zerstörung des Irak sei. Und Boutros Ghali, Staatsminister im Außenministerium, betonte, Ägypten unterstütze diesen Schritt der Befreiung Kuwaits. Nur ein schneller irakischer Rückzug könne noch Schlimmeres verhindern. Allerdings seien die 36.000 ägyptischen Soldaten an der Seite der US-Streitkräfte noch nicht zum Einsatz gekommen, da bisher noch der Luftkampf anhalte. Präsident Mubarak selbst, der engste arabische Verbündete der amerikanischen Streitkräfte, hat sich bis zur Stunde noch nicht zum Kriegsausbruch geäußert. Allerdings hatte er auch nochmals am Dienstagabend den reinen Defensivcharakter der ägyptischen Truppen betont. Die ägyptische Armee wird nicht zur Invasionsstreitmacht im Irak, sagte er mit Blick auf die Stimmung in seinem Land. Auf den Straßen Kairos rührte sich heute auch Kritik an der amerikanischen Offensive. Die totale Zerstörung eines arabischen Bruderlandes könne man nicht hinnehmen, sagten viele. Aus der syrischen Hauptstadt Damaskus liegen bis zur Stunde noch keine offiziellen Reaktionen des Präsidenten vor. Auch Hafiz al-Assad, der syrische Staatschef, hat sich der anti-irakischen Koalition angeschlossen, sieht sich aber gleichfalls ebenfalls wachsender Kritik in der Bevölkerung gegenüber. Völlig schockiert reagierten die arabischen Staaten, die sich nicht dem anti-irakischen Lager angeschlossen haben und als zumindest Bagdad freundlich gelten. Die jordanische Regierung, die sich einer palästinensischen Bevölkerungsmehrheit gegenüber sieht, verurteilte den brutalen Angriff auf den Irak, wie es hieß. Die jordanischen Moslembrüder erklärten es zur Pflicht jedes Moslems, amerikanische Interessen zu attackieren, wo immer das möglich sei. Die ägyptische Botschaft in Amman wurde mit Steinen beworfen. Und in Tunis rief die PLO-Führung zum Krieg gegen die amerikanischen Aggressoren auf. Die USA trügen die volle Verantwortung für das Blutvergießen am Golf und die Zerstörung, die noch über die ganze Region kommen werde. Dass den Sanktionen nicht genügend Zeit blieb und dass dort jetzt die Waffen ihr Zerstörungswerk begonnen haben. Dass dort viele Menschen bereits gestorben sind und weitere jetzt in dieser Minute sterben. Unter starkem Beifall dankte Vogel ausdrücklich Israel dafür, dass es in diesen Stunden besonnen und friedensfördernd reagiert habe. Nun ginge es nach Vogels Worten darum, über die aktuelle Entwicklung hinaus den Weg zu einer stabilen Friedensordnung im Nahen Osten zu ebnen. Diese Forderung erhob heute auch FDP-Chef Graf Lambsdorff, der gleichzeitig die Außenminister der Europäischen Gemeinschaft dringlichst bat, von Paris aus eine erneute Initiative für den Frieden am Golf zu unternehmen. Während der PDS-Vorsitzende Gysi dem Bundeskanzler vorwarf, er beschwichtige die dramatische Situation am Golf, nannte Vera Wollenberger vom Bündnis 90 Die Grünen den Angriff auf Irak ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und verharrte dann, als stummer Protest gedacht, einige Minuten schweigend am Rednerpult des Deutschen Bundestages. Redakteur Mikrofon Rolf Clement. Grüß Gott und guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu dieser Sendung. Seit 1 Uhr heute Nacht berichtet der Deutschlandfunk in aktuellen Sendungen über den Hergang des Golfkrieges. Auch in der vorangegangenen Sendung sind Sie auf den neuesten Stand der Ereignisse vor Ort gebracht worden. Wir berichten in dieser Sendung ein bisschen über die handelnden Personen und versuchen gegen Ende einen Ausblick auf die Chancenverteilung in diesem Kampf am Golf. Gestern Nachmittag hat US-Präsident Bush den Einsatzbefehl für die Truppen am Golf unterschrieben. Heute früh gegen 3 Uhr, die Aktion war gerade 1,5 Stunden lang bekannt, trat er zur besten US-Fernsehzeit, dort war es 9 Uhr abends, vor die Fernsehkameras. Einen kurzen Ausschnitt aus seiner Begründung für den Einsatzbefehl. And I repeat this here tonight. Und ich wiederhole dies hier heute Abend. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Kampf nicht lange dauern wird und dass die Opfer auf ein absolutes Minimum begrenzt werden. Dies ist ein historischer Augenblick. Wir haben im vergangenen Jahr große Fortschritte gemacht, um die lange Ära des Konflikts und des Kalten Krieges zu beenden. Vor uns liegt die Chance, für uns und für zukünftige Generationen eine neue Weltordnung zu formen. Eine Welt, in der die Herrschaft der Gesetze und nicht die Herrschaft des Dschungels das Verhalten der Nationen bestimmt. Wenn wir erfolgreich sind, und das werden wir sein, gibt es eine echte Chance für diese neue Weltordnung. Eine Ordnung, in der eine glaubwürdige UNO ihre friedenbewahrende Rolle spielen kann, um das Versprechen und die Vision ihrer Gründer zu erfüllen. Saddam Hussein brauchte einige Stunden. Die erste Welle der Flugangriffe war bereits verstrichen, um sich ebenfalls zu Wort zu melden. Zunächst über den Rundfunk, gesehen wurde er noch viel später dann das erste Mal. Und er schlug bekannt scharfe Töne an. Im Namen Allahs des Gnädigen und Barmherzigen, glorreiches irakisches Volk, Söhne unserer ruhmreichen Nation, heldenhafte Streitkräfte. Um 2.30 Uhr nach Mitternacht haben die Verräter ihre Tat begangen. Der Verbündete Satans Bush hat sein hinterhältiges Verbrechen zusammen mit dem frevelhaften Zionismus begangen. Er begann den großen Kampf, die Mutter der Schlachten. Es ist die Kraftprobe zwischen dem siegreichen Recht und zwischen dem Unrecht, das mit Gottes Hilfe notgedrungen untergehen wird. Die Verbrecher werden davongejagt werden, an erster Stelle der Verräter der beiden heiligen Städte und der Verräter der arabischen und islamischen Nation. Er und seinesgleichen werden im Diesseits und im Jenseits verlieren. Was für ein verräterischer, hinterhältiger Verbrecher! Brüder, Allah steht uns bei. Er leistet den Gläubigen, den Ausdauernden, den Standhaften und den Kämpfern Beistand. Er ist, so Gott will, ihr Helfer. Die Erlösung ist nahe für die ganze Nation. Die Throne und Königreiche, die auf Korruption basieren, werden hinweggefegt. Das teure Palästina wird befreit werden und Golan, Libanon und der Mensch auf arabischem Boden werden befreit werden. Allah ist groß, weg mit den Niederträchtigen. Ermutigend klang das nicht, jedenfalls nicht für die, die sich ein möglichst rasches Schweigen der Waffen wünschen. Wahrscheinlich aber auch nicht für die, die im Feld sind und wissen, was dort vorgeht. Was ist das für ein Mann, der nun die irakische Armee in diesen Krieg geführt hat? Gerhard Preke hat folgendes Porträt des starken Mannes aus Irak zusammengestellt. Der Diktator von Bagdad wurde 1937, am 28. April, bei Tikrit, einer Kleinstadt im kurdisch-arabischen Grenzgebiet, geboren. Sein Lebenslauf ist eng verknüpft mit der Baath-Partei, in die er als 19-Jähriger 1956 eintrat. Die von dem Christen Michel Aflaq gegründete Organisation der Wiedergeburt vertritt als zentralen Mythos die arabische Nation und übernimmt das Führerprinzip der Nationalsozialisten als Element des Pan-Arabismus. In ihr sozialisierte sich Saddam Hussein. Aus dieser Verbindung erklärt sich, wie es im Irak zur auf Angst gebauten Schreckensherrschaft kommen konnte. Als die Baath-Partei 1959 einen Anschlag auf den damaligen Ministerpräsidenten Qasim bahnte, sollte der damals 21-jährige Saddam Schützenhilfe leisten. Doch wie es heißt, mochte er sich mit dieser Nebenrolle nicht zufrieden geben. Später sollte er sich rühmen: Ich konnte einfach nicht abseits stehen und zuschauen, ich musste schießen. Entgegen der Planung eröffnete er das Feuer mit der Maschinenpistole, erschoss den Fahrer und einen Beifahrer des Ministerpräsidenten und auch gleich zwei seiner Mitverschwörer. Der Ministerpräsident kam mit schweren Verletzungen davon. Er selbst wurde leicht verwundet, floh in den Untergrund und dann über Syrien nach Ägypten. Dort, so heißt es heute offiziell, setzte er seine akademische Ausbildung fort. Anderen Quellen zufolge kehrte er schon früher nach Bagdad zurück, wurde verhaftet und erlebte den nächsten Putsch der Batisten 1963 im Gefängnis. Gleich nach dem Umsturz begann die Baath-Miliz mit einem Massaker gegen ihre Feinde, Kommunisten, Kurden und auch Nationalisten. Saddam Hussein leitete damals ein Untersuchungskomitee im berüchtigten Gefängnis Palast des Endes. Nach nur 9 Monaten bereitete die Armee der Schreckensherrschaft der Batisten ein Ende. 1964 wurde Saddam Hussein Mitglied der Untergrundparteiführung der irakischen Baath-Partei. Nach der zweiten Machtübernahme im Juli 1968 erhielt er die Führung der zivilen Parteiorganisation und der parteiinternen Sicherheitsdienste, während Staatschef Hassan al-Bakr die Armee führte. Die Parteimiliz erhielt alsbald Vorrang vor der Armee und die Karriere Saddam Husseins nahm ihren Lauf. 1969 wurde er Vorsitzender des Revolutionsrates. 1970 schaltete er den Vizepräsidenten aus und ließ ihn im kuwaitischen Exil ermorden. Der parteiinterne Machtkampf war gekennzeichnet durch eine Fülle von Folterungen und Hinrichtungen. Der Sieger hieß immer wieder Saddam Hussein. Seine Opfer waren alle, die sich gegen ihn stellten. Als er am 16. Juli 1979 endgültig die Macht übernahm, hatte er zuvor ein angebliches Komplott entdeckt. Im Zuge der Säuberungsaktion wurden 250 Parteimitglieder und Offiziere festgenommen und 25 Todesstrafen ausgesprochen, davon 5 gegen Mitglieder des Revolutionskommandorates. An der Vollstreckung der Urteile soll Saddam Hussein persönlich beteiligt gewesen sein. Der 42-jährige Präsident verkündete eine neue Phase der Revolution und sicherte sich seine Macht durch Gesetz und Terror. Das Land ist mit einem engmaschigen Netz von Polizei- und Sicherheitsorganen überzogen. Alle Schlüsselpositionen in Regierung und Armee sind von Männern seines Vertrauens besetzt. Am 22. September 1980 begann er den Krieg gegen Khomeinis Iran, der am 20. August 1988 in einem Waffenstillstand mündete. Schon im Krieg setzte er skrupellos Giftgas ein. Nach dem Krieg hatte er keine Hemmung, diese Waffe auch gegen Kurden im eigenen Land einzusetzen. Es starben tausende unschuldiger Zivilisten. Immer wieder säuberte er Armee und Regierung von vermeintlichen Gegnern. Als 1982 die Iraner den Sturz Saddams zur Friedensbedingung machten, schlug sein Gesundheitsminister Ibrahim vor, er solle doch für die Zeit der Friedensverhandlungen zurücktreten und anschließend wiederkehren. Saddam Hussein, so heißt es, soll ihn erschossen haben. Nach Ende des Krieges Iran-Irak schwiegen für 1 Jahr, 11 Monate und 12 Tage am Golf die Waffen. Das hat sich nach dem Willen Saddams seit dem 2. August 1990 geändert. Der 53-jährige Präsident des Irak ist weder verrückt noch ein fanatischer Moslem. Vielmehr ist er ein Psychopath der Macht, der die autoritäre Struktur der Baath-Partei verinnerlicht hat, für die Gewalt und Angst tragende Säulen der Macht sind. Militärisch ist sein Gegenüber der US-General Norman Schwarzkopf. Er führt die US-Streitkräfte in Nahost, ist aber auch faktischer Oberbefehlshaber der multinationalen Streitkräfte. Joachim Lenz stellt ihn vor. Stormin Norman wird er genannt, der stürmische Norman. Den Spitznamen hat er im Vietnamkrieg bekommen, in dem er 2-mal mit Auszeichnung kämpfte und 2-mal verwundet wurde. In der Militärakademie West Point in den 50er Jahren nannten sie ihn Schwarzi und heute heißt er 1,91 große Mann mit dem massiven Körper, bei seinen Untergebenen schlicht der Bär. General Norman Schwarzkopf, 56 Jahre alt, der Befehlshaber der amerikanischen Streitkräfte im Nahen Osten, hinterlässt auf seinen Lebensstationen bleibende Eindrücke. Er ist ein temperamentvoller, selbstbewusster Mann, der persönliche Konflikte nicht scheut. Seit Vietnam ist er Fachmann für den Dschungelkrieg. Mit Panzereinheiten übte er in den 80er Jahren den Krieg im Sand, in der kalifornischen Mojave-Wüste und mit ägyptischen Truppen zusammen. Nach den dabei gewonnenen Erfahrungen und nachdem er unter Präsident Reagan den organisatorischen Teil der US-Invasion auf Grenada verantwortet hatte, wurde Schwarzkopf 1988 das Central Command übertragen, der Oberbefehl über amerikanische Soldaten in 20 Ländern des Nahen Ostens, Afrikas und des Persischen Golfs. Unmittelbar nach Beginn der amerikanischen Operation Wüstenschild am Golf verlegte Schwarzkopf sein Hauptquartier aus Florida nach Saudi-Arabien. Die Liebe zum Militär hat er von seinem Vater, Panzergeneral Herbert Norman Schwarzkopf, einem Sohn deutscher Einwanderer. Gelernt hat Schwarzkopf Raketeningenieur. Und der Bär, Schwarzy, Stormen Norman, ist das Bild eines Soldaten. Groß und massig und laut und selbstsicher hat er die Umgangsformen eines Raufbolds und die Brust voller Orden. Mancher US-Offizier, dessen Karriereweg sich mit dem des bulligen Schwarzkopf kreuzte, nennt ihn heute abschätzig einen guten Soldaten. Einen, der Aufträge ausführt und militärisch zu grüßen versteht, aber nicht für Gehirnakrobatik zu haben sei. Er ist nicht der Mann dafür, die Taktik des Panzerkriegs neu zu formulieren, umschreiben manche im US-Offizierskorps, denen die Begegnung mit Stormen Norman bleibende Erinnerungen bescherte, maliziös ihre Einschätzung der intellektuellen Fähigkeiten Schwarzkopfs. Vor der Golfkrise war der General zweimal ins Licht der Öffentlichkeit geraten. Einmal als Bataillonskommandeur in Vietnam, als dort eine Fülle von Opfern durch sogenannten Freundbeschuss registriert wurde. Das andere Mal bei der erwähnten Grenada-Invasion, die von organisatorischen Pannen begleitet war, die in der Öffentlichkeit Kritik und Aufsehen erregte. Doch die Schuld an diesen Pannen wurde später dem US-Generalstab und nicht Schwarzkopf angelastet. In Saudi-Arabien bestand Schwarzkopf von Anfang an darauf, durch den Aufbau massiver Feuerkraft und Überlegenheit eine Situation zu schaffen, die Amerika erlaubt, jeder Lage gewachsen zu sein. Seine Liebe zum Panzer ließ ihn nach Ansicht seiner Kritiker eine Reihe für den Wüstenkrieg unbrauchbarer Geräte vorschnell an den Golf frachten. Doch was immer seine Kritiker an Schwarzkopf aussetzen mögen, sein Hang hat sich offenbar bewährt, den Gegner vor allem mit massiver materieller und technischer Überlegenheit zu überwältigen, um den Kampf kurz und erfolgreich zu gestalten. Angesichts der massiven Rivalität innerhalb der amerikanischen Teilstreitkräfte und angesichts dessen, dass Schwarzkopf wie auch der amerikanische Generalstabschef Powell Army-Leute sind, ist zu vermuten, dass der Schlachtenruhm im Irak nicht allein auf den Schultern der Luftwaffe und der Marineflieger ruhen darf. Die US Army in der saudi-arabischen Wüste drängt auf ihren Einsatz. Ich bin jetzt in Ebenhausen bei München verbunden mit Hartmut Pohlmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der sich sehr intensiv mit dem Golfkrieg, seiner Vorbereitung der strategischen Optionen beider Seiten beschäftigt hat. Herr Pohlmann, das war ja nun heute ein Krieg mit einem sehr einseitigen Verlauf. Worauf führen Sie dies zurück? Ich führe das zurück auf die kräftemäßig sehr starke Überlegenheit der Luftstreitkräfte der Koalition, die nicht nur stärkemäßig sich ausdrückt, sondern die vor allen Dingen auch technologisch durch Einsatz elektronischer Mittel den Gegner wirklich lahmlegen konnte, wobei vornehmlich wahrscheinlich die elektronischen Kampfmittel das Mittel gewesen sind, den Gegner kampfunfähig zu machen von der ersten Minute an. Es gab ja Spekulationen überall in den Medien, dass der Irak diesen Angriff verschlafen hat, dass er eigentlich gar nicht so richtig damit gerechnet hat, dass die Amerikaner ernst machen. Kann das nicht auch ein Grund dafür sein, dass es so einseitig verlaufen ist, völlig ohne Widerstand von Seiten des Irak? Nein, das glaube ich nicht, dass das der Grund ist. Sie mussten mit Sicherheit rechnen, dass die Amerikaner angreifen. Sie mussten auch mit Sicherheit damit rechnen, in welcher Form sie als erstes angreifen würden. Denn nicht zuletzt ist ja der amerikanische Luftwaffenoberbefehlshaber im letzten Jahr dafür abgelöst worden, dass er gesagt hat, wie es eigentlich eintreten wird. Und die Amerikaner hatten natürlich Zielprioritäten, die erstens auf die Führungszentralen des Gegners gehen, die dann ihre Luftverteidigungsanlagen ausschalten, um ihre eigenen Flugzeuge sicher weiter kämpfen lassen zu können, die dann die Flugplätze ausgeschaltet haben. Es sind ungefähr 100 Flugplätze der Iraker angegriffen worden, sowohl in Kuwait als auch in Irak. Und damit sind natürlich die Flugzeuge, die eventuell noch amerikanische und englische und französische Flugzeuge hätten bekämpfen können, am Boden festgenagelt worden. Damit war keine Gegenwehr mehr möglich. Wie geht das denn jetzt weiter? Man spricht ja davon, dass sich unter Umständen in so einem Krieg auch mal ein schlechter Tag für die Allianz, die das UNO-Mandat dort verteidigt, ergeben könnte. Rechnen Sie damit, dass es auch mal einen solchen schlechten Tag geben wird? Das ist zweifellos möglich. weil man nicht nur Optimismus in einem solchen Krieg ausstrahlen kann und weil das natürlich angesichts der Stärke der irakischen Armee, die ja die fünftstärkste Armee der Welt ist, nicht nur ein Spaziergang zum Kinderspielplatz ist. Aber wenn man den ersten Verlauf jetzt sieht und damit im Grunde genommen schon glaubt, dass die Luftherrschaft fest in der Hand der alliierten Streitkräfte ist, dann sind die nächsten Schritte natürlich die Vernichtung der Landstreitkräfte, die Isolierung der Landstreitkräfte, was angesichts des Wetters und der nicht vorhandenen Bodenbedeckung in der Wüste ein eindeutiges Vorgehen für die Luftstreitkräfte ist. Und wenn keine Gegenwehr erfolgt, sind im Grunde genommen die Landstreitkräfte der Iraker hilflos und es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sie sich ergeben. Allerdings, wenn man damit rechnet, dass Saddam Hussein sehr in die Enge getrieben wird, dann könnte es durchaus sein, dass er noch mit chemischen Kampfmitteln versucht, dem Gegner so viel wie möglich Verluste beizufügen und dies auch eventuell auf zivile Ziele in Saudi-Arabien und in Israel. Da gibt es ja die Spekulation, dass er gar keine Raketen mehr hat. Diese Spekulation ist sicherlich nicht unberechtigt, denn das wird auch mit zu den Zielkategorien Nummer 1 gehört haben, die seit heute Nacht bekämpft worden sind. Und bei 1300 Flugzeugen sind 1000 Einsätze nur gewesen. Das kann ich mir nicht vorstellen, denn im Grunde genommen werden sie kein Flugzeug am Boden gelassen haben. Und sie werden natürlich die ganzen Flugzeuge ein-, zwei-, dreimal eingesetzt haben für Sorties, sodass ich glaube, dass insgesamt ein sehr viel höherer Einsatz an Sorties war. US-Verteidigungsminister Dick Cheney sprach von etwas mehr als 1000 Einsätzen in einer Pressekonferenz, aber man weiß auch nicht, ob man uns alles sagt. Ist das ein Blitzkrieg, der da abrollt, der relativ schnell vorbei ist? Das ist ein Blitzkrieg, der relativ schnell abrollt. Ich benutze Ihre Worte, Herr Clement. Das ist aber auch vorauszusehen gewesen, denn die Überlegenheit der aufmarschierten Streitkräfte war zu groß, sowohl von der Zahl her als auch von ihrer technologischen Kapazität. Und es ist für mich unverständlich, dass der Saddam Hussein sich auf diesen Waffengang eingelassen hat. War er sich nach Ihrer Einschätzung wirklich der Tragweite dessen bewusst, auf was er sich da einließ? Ich stecke nicht in seinem Kopf. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er diesen Aufmarsch, der ja sichtbar war, der ja in allen Zeitungen, über den in allen Zeitungen berichtet wurde, der zu See und zu Lande und zu Luft vorbereitet wurde, ungehört und ungesehen an ihm vorbeigeht. Und jeder, der ein bisschen mit Streitkräften zu tun hat, kann auszählen, was damit los ist. Und er musste wissen, wenn er nicht präventiv losschlägt, dann wird er in der Ungunst sein, dass er überrascht wird und damit genau das eintritt, was eingetreten ist. Und seine Landstreitkräfte, die er so festgelegt hat in Verteidigungsstellungen, sind nachher auch nur noch lohnende Ziele, solange sie eben nicht beweglich kämpfen und damit ihre Panzerung und Feuerkraft eventuell in einem beweglichen Gefecht zu ihrem Vorteil zu nutzen versuchen. Wagen Sie eine Prognose, wie lange es noch dauert? Also, ich habe Schätzungen gehört von 3 bis 10 Tagen und ich glaube, dass diese Schätzung richtig ist und ich glaube, dass sie eher an der unteren, am unteren Rand liegt als am oberen Rand. Und dann werden wir uns darüber zu unterhalten haben, wie die Nahostregion, wie die Golfregion politisch neu geordnet werden muss. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, einen guten Abend, trotz allem. Das war Hintergrundpolitik. Heute der Golfkrieg, die Akteure und ihre Chancen. Redakteurmikrofon war Rolf Clement. Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Ein Frieden am Golf hängt nach den Worten von UNO-Generalsekretär Pérez de Cuellar von einer Kapitulation des Irak ab. Möglichkeiten für die Diplomatie sehe er im Moment nicht, sagte Pérez heute am Sitz der Vereinten Nationen in New York. In Paris betonte Frankreichs Außenminister Dumas, die bloße Ankündigung eines irakischen Rückzugs aus Kuwait sei nicht mehr ausreichend als Voraussetzung für Verhandlungen über den Golfkonflikt. Mit Beginn der Militäroperationen hätten sich die Dinge in einer Art und Weise entwickelt, die jetzt mehr erfordern würden als eine Absichtserklärung, sagte Dumas. Der britische Premierminister Major unterstrich vor dem Unterhaus in London, dass die Offensive der multinationalen Streitkräfte so lange andauern werde, bis Bagdad zur Vernunft komme und sich aus Kuwait zurückziehe. Bundeskanzler Kohl erörterte am Nachmittag telefonisch mit Major und dem französischen Staatspräsidenten Mitterrand die Lage am Golf. Wie ein Regierungssprecher in Bonn mitteilte, bestand in der Beurteilung der Situation Übereinstimmung. Kohl und seine Gesprächspartner hätten die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass der irakische Staatschef Saddam Hussein doch noch einlenke und seine Truppen aus Kuwait zurückziehe. US-Präsident Bush und führende Vertreter des amerikanischen Kongresses haben den bisherigen Verlauf der Militäroperation gegen den Irak als erfolgreich bewertet. Nach einer Unterrichtung durch Bush zeigten sich die Parlamentarier heute in Washington befriedigt darüber, dass die USA zunächst nur geringe Verluste erlitten hätten. Nach Angaben des Pentagon wurde bei den Kampfhandlungen bisher ein Flugzeug der USA abgeschossen, wobei der Pilot ums Leben kam. Nach Angaben von Verteidigungsminister Cheney flogen die Luftstreitkräfte der USA und ihre Verbündeten seit der vergangenen Nacht mehr als 1000 Einsätze gegen den Irak. Gleichzeitig wurden etwa 100 Marschflugkörper abgefeuert. US-Stabschef Powell erklärte, die Luftangriffe seien zu 80% wirksam gewesen. Den USA und ihren Verbündeten sei eine taktische Überraschung gelungen. Israel hält die höchste Alarmbereitschaft für seine Luftwaffe angesichts immer noch möglicher irakischer Angriffe aufrecht. In einer am Nachmittag über den Rundfunk verbreiteten Erklärung des Generalstabs wurde die Bevölkerung außerdem ermahnt, die Ausnahmeverordnungen zu befolgen und vor allem die in den vergangenen Wochen ausgegebenen Gasmasken bereitzuhalten. Gleichzeitig warnte die Armeeführung, die arabische Bevölkerung in den besetzten Gebieten die Ausgangssperren zu verletzen.